Teil 2. Wie Sie Ihren inneren Hammertypen finden. Kapitel 6. Liebe dich selbst, sonst liebt dich keiner. Wenn wir uns selbst wirklich lieben, läuft im Leben alles rund. Louise Hay, Autorin, Verlegerin und Urmutter der Selbsthilfe, die sich schon damit befasste, als es noch nicht cool war. Als ich mal bei meinem Bruder Bobby zu Besuch war, hing ich dort auf dem Sofa ab und sah seinem damals 2-jährigen Sohn beim Rumwatscheln zu. Irgendwann stieß jemand etwas vom Couchtisch und mein kleiner Neffe bückte sich, um es aufzuheben. Bobby drehte sich zu mir um und meinte, »Hast du das gesehen?« Der Junge weiß genau, wie es geht. Er beugt die Knie, hält den Rücken und die Hüften gerade, spannt den Bauch an. Tadellos. Bobby war so begeistert von seinem Jungen, dieser bereitwilligen und kompetenten Testperson, dass er die nächsten Minuten damit verbrachte, Dinge auf den Boden zu werfen. Einen Löffel, eine Fernbedienung, eine leere Bierdose. Mein Neffe hob jedes einzelne Stück formvollendet auf, während mein Bruder seine Haltung kommentierte, seinen Muskeleinsatz, seine ernste Miene. Und die Tatsache, dass mein Neffe es hinbekam, trotz hängender Windel würdevoll zu wirken. »Das ist unfassbar. Das Kind könnte ein Auto anheben und auf den Kopf drehen, ohne sich den Rücken zu verrenken. Ich schaffe es kaum noch, mir die Hose hochzuziehen, ohne ins Krankenhaus zu müssen.« Warum ich das erzähle? Bei der Geburt verfügen wir über ein instinktives Verständnis einiger grundlegender Dinge des Lebens. Dazu gehört, neben der Kenntnis, besser die Knie statt den unteren Rücken zu beugen, wenn wir eine Bierdose vom Boden aufheben, noch viel mehr. Als Babys sind wir fähig, unseren Instinkten zu trauen, tiefe Atemzüge zu machen und nur dann zu essen, wenn wir hungrig sind. Wir geben nichts darauf, was andere von unserer Singstimme, unseren Tanzschritten oder unserer Frisur halten. Wir können hemmungslos spielen, bauen, schreien und lieben. Wenn wir dann heranwachsen und von den Menschen in unserer Umgebung lernen, ersetzen wir viele dieser Urkenntnisse durch falsche, negative Überzeugungen, Ängste, Scham und Selbstzweifel. Das führt zu emotionalen und körperlichen Schmerzen. Die betäuben wir irgendwann entweder mit Drogen, Sex, Alkohol, Fernsehen, Chips, Shopping und so weiter. Oder wir geben uns damit zufrieden, Mittelmaß zu sein. Oder aber wir stellen uns der Herausforderung. Wir erinnern uns daran, wie viel Macht wir eigentlich haben und fangen an, all das, was wir anfangs einmal wussten, wieder neu zu lernen. Es ist fast so, als kämen wir mit einem großen Sack Geld, entspricht unserem Potenzial, zur Welt. Mehr als genug, um unseren Traum zu finanzieren. Doch statt in unsere Instinkte und Wünsche zu investieren, stecken wir unsere Mittel in etwas, das andere Leute für sinnvoll halten. Manche Menschen investieren in die fixe Idee, sie seien zu alt, um noch tanzen zu gehen. Dabei tun sie nichts lieber. Andere investieren darin, tough und obercool rüberzukommen, obwohl sie eigentlich nur geliebt und akzeptiert werden wollen. Manche investieren darin, sich für ihre Sexualität zu schämen, statt ihr schwules Selbst auszuleben. Während wir uns immer mehr von diesen Unwahrheiten überzeugen lassen, schmilzt das innere Vermögen langsam dahin. Erst wenn wir uns wieder so annehmen, wie wir wirklich sind, und in das investieren, was für uns richtig ist, können wir ein reiches, erfülltes und authentisches Leben führen. Von den zahllosen Formen, uns selbst zu betrügen, ist eine am weitesten verbreitet und sie hat die größte Zerstörungskraft. Man investiert alles, was man hat, in den Glauben, nicht gut genug zu sein. Wir kommen als perfekter kleiner Wonneproppen auf die Welt und bringen uns dann bei, uns selbst nicht mehr zu lieben. Wie lächerlich ist das denn bitte? Selbstliebe, das einfachste, aber mächtigste Gefühl aller Zeiten, fliegt sofort aus dem Fenster, wenn wir anfangen, Informationen von außen aufzunehmen. Und ich spreche hier nicht von Arroganz oder Narzissmus. Denn diese Eigenschaften beruhen ebenfalls auf Angst und mangelnder Selbstliebe. Ich meine vielmehr die tiefe Verbindung zu unserem besten Selbst und die unerschütterliche Fähigkeit, uns die schlimmsten Fehler zu verzeihen. Ich rede davon, uns selbst so sehr zu lieben, dass wir Schuldgefühle, Ablehnung und Kritik loslassen und dafür Barmherzigkeit, Freude und Dankbarkeit empfinden können. Wenn wir glücklich sind und uns selbst lieben, stört es uns nicht sonderlich, was beschissen läuft. Weder bei uns selbst noch bei anderen. Stellen Sie sich einmal vor, wie unsere Welt aussähe, wenn jeder sich so sehr lieben würde, dass er sich nicht durch die Meinung anderer bedroht fühlte. Auch nicht durch deren Hautfarbe, sexuelle Präferenz, ihr Talent, ihren Bildungsgrad, ihre Besitztümer oder den Mangel daran. Keiner hätte Angst vor religiösen Überzeugungen, Bräuchen oder der grundsätzlichen Tendenz, so zu sein, wie man eben ist. Malen Sie sich einmal aus, wie anders Ihre Realität aussehe und die aller Menschen in Ihrer Umgebung. Wenn Sie schon morgens beim Aufwachen davon überzeugt wären, dass Sie es verdient hätten, geliebt zu werden. Sie wüssten, dass Sie eine entscheidende Rolle auf diesem Planeten spielen. Sie würden alle Scham- und Schuldgefühle, Selbstzweifel und jeden Selbsthass einfach beiseite schieben und sich gestatten, alles zu sein, zu tun und zu haben, was sie sich erträumen. So, und hier kommen die besten Wege, wie Sie sich diese radikale, realitätsverändernde Selbstliebe bewahren oder zurückerobern. Erstens, erkennen Sie an, wie einzigartig Sie sind. Niemand wird je genauso sein wie Sie. Sie haben spezielle Gaben und Talente, die Sie mit der Welt teilen können. Auch wenn das für jeden einzelnen Menschen gilt, wird doch niemand seine Fähigkeiten genauso einsetzen können wie Sie ihre. Ihr Wesen und Ihre Perspektive auf die Welt sind einzigartig. Nur Sie haben die Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen. Sie haben sich Ihre eigene, einmalige Realität erschaffen und folgen im Leben einem einzigartigen Weg. Nur Sie sind Sie, für immer und ewig. Sie sind etwas ganz Besonderes. Zweitens, überschütten Sie sich selbst mit Bestätigung. Glauben Sie mir, wenn ich nicht müsste, würde ich Ihnen das nicht antun. Doch Bestätigung funktioniert. Sie müssen jetzt keine Selbstgespräche vor dem Spiegel führen, sich nicht selbst umarmen oder ein Regenbogentagebuch mit Schloss kaufen, um Ihre Gedanken darin niederzuschreiben. Doch wenn Sie einen neuen Kurs einschlagen wollen, müssen Sie Ihr Gehirn neu verdrahten und neue Denkweisen einüben. Und dabei helfen Ihnen affirmative Aussagen. Finden Sie heraus, welche Affirmationen Sie am dringendsten hören müssen. Dann wiederholen Sie diese den ganzen Tag lang, lautlos im Kopf oder laut ausgesprochen, im Auto, zu Fuß auf der Straße, indem Sie so tun, als telefonierten Sie. Murmeln Sie leise vor sich hin, wenn Sie irgendwo Schlange stehen. Notieren Sie Ihre Lieblingsaffirmationen auf Klebezetteln und verteilen Sie sie im ganzen Haus. An Spiegeln, am Kühlschrank, im Auto. Schreiben Sie sie jeden Morgen und jeden Abend vor dem Zubettgehen 10-mal auf. Sprechen Sie sie laut aus.